Beachtung des No-Bail-Out-Prinzips. Wie in den Kapiteln 1 und 2 gezeigt wurde, bestand historisch ein Kernproblem der Währungsregime mit festen Wechselkursen darin, dass die beteiligten Länder zu strukturell unterschiedlichen Entwicklungen bei Leistungsbilanzsalden und Staatsdefiziten neigten. Dies ging meist auch mit unterschiedlichen Inflationsraten einher. Irgendwann waren dann bestimmte Wechselkurse nicht mehr haltbar. Das System geriet in die Krise. Immerhin zeigte der Druck auf die Wechselkurse Spannungen rechtzeitig an. Durch Abwertung und Inflation konnte die nationale Politik notfalls sogar die Wettbewerbsfähigkeit wieder verbessern, als auch die Staatsschuld entwerten, mit anderen Worten vergangene Fehler korrigieren. In einem Wirtschaftsraum mit einheitlicher Währung dagegen gibt es definitorisch keine Wechselkurse, die den Aufbau innerer Spannungen anzeigen können. Leistungsbilanzdefizite können nur so lange finanziert werden, als der Importeur Kredit erhält. Auch die Staaten können nur so lange Schulden machen, wie sie Kreditgeber an den Kapitalmärkten finden. Die Notenbank selbst scheidet ja wegen des Verbots monetärer Finanzierung als Kreditgeber aus. Im Instrumentenkasten des Mitgliedstaats fehlt auch die Möglichkeit, den realen Wert der Staatsschuld durch eine Politik des leichten Geldes mit entsprechend höherer Inflation zu vermindern. Die Währungspolitik ist ja vergemeinschaftet und dem nationalstaatlichen Zugriff entzogen. Dem Mitgliedstaat ist es in der Währungsunion nicht nur nicht mehr möglich, das allgemeine Zinsniveau zu beeinflussen. Auch die spezifischen Zinsen, die er für seine Kreditaufnahme zahlen muss, sind seinem unmittelbaren Einfluss entzogen. Er kann seine Zinskosten nur beeinflussen, indem er dafür sorgt, dass die potenziellen Kapitalgeber seine langfristige Solvenz und Liquidität möglichst günstig beurteilen. Das ist einerseits eine Frage glaubwürdiger, langfristig angelegter Politik, andererseits eine Frage des Vertrauens. Beides hängt miteinander zusammen. Der Grundsatz des No-Bail-Out ist kodifiziert: im Ausschluss monetärer Staatsfinanzierung durch die Notenbank, in der Bestimmung, dass die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft nicht für ihre gegenseitigen Schulden haften. Dieser Grundsatz hat drei Adressaten: die staatlichen Schuldner. Sie sollen wissen, dass Bedienung und Rückzahlung von Schulden ganz allein ihre Sache sind. Die aktuellen und potenziellen Kreditgeber. Sie sollen ihre Kredite in dem Bewusstsein vergeben, dass hinter dem jeweiligen staatlichen Schuldner kein weiterer Bürger oder Garant steht. Die nationale und internationale Öffentlichkeit. Sie soll das Finanzgebaren der Staaten kritisch begleiten und Fehlentwicklungen rechtzeitig in die öffentliche Wahrnehmung bringen. Die erhoffte disziplinierende und abschreckende Wirkung des No-Bail-Out-Prinzips auf die Finanzpolitik der Mitgliedstaaten hing allerdings davon ab, dass das Prinzip glaubwürdig vermittelt und gelebt wurde und dass die Schuldnerstaaten die darin liegende Drohung nicht nur verstanden, sondern ihre Finanzpolitik ausreichend rational daran ausrichteten. Zweifel daran bestanden insbesondere in Deutschland. Deshalb kam 1996 auf deutsches Betreiben der ergänzende Stabilitätspakt mit automatischen Sanktionen zustande. Das Schicksal des damaligen Stabilitätspaktes und die seit 2010 stattfindenden heftigen Diskussionen um Rettungsschirme, Eurobonds und die Monetarisierung der Staatsschuld zeigen, dass die in den 90er Jahren geäußerten deutschen Zweifel berechtigt waren.